Ja, wir befinden uns hier in der Innenstadt von Hamm auf dem alten Synagogenplatz, der eine Gedenkstätte ist. In Sichtweite befindet sich die Pauluskirche und der Marktplatz. Und auf der anderen Seite befindet sich das Marienhospital und davor ein sehr großer Parkplatz für PKWs. Hier auf diesen 625 Quadratmetern der Gedenkstätte befinden sich 18 inzwischen recht stattliche Platanen, und mit einer Stufe erhöht befinden sich 3 Metall-T-Stücke, die angerostet sind, 70 cm hoch, und die symbolisieren den ehemaligen Platz, wo hier die Synagoge mal gestanden hat. Die Synagoge wurde hier 1868 erbaut. Vorher gab es für die Juden auch einen Betraum und auch eine andere kleine Synagoge, wobei unklar ist, wo die sich nun genau befand damals. Auf jeden Fall wurde 1868 die Synagoge gebaut, und zwar etwas verwinkelt und zurückgesetzt, sodass sie hier von der Straße, jetzt Martin-Luther-Straße, früher hieß das kleine Weststraße, das war die Parallelstraße zur Weststraße. Diese Synagoge wurde dann etwas versetzt gebaut zur Straße hin, befand sich ein kleines Gemeindehaus und auch eine kleine jüdische Schule. Es gibt leider gar nicht so schöne große Fotos von der Synagoge, weil die räumlichen Verhältnisse sehr beengt waren und ohne Weitwinkel es gar keine Großaufnahme von der gesamten Synagoge geben konnte. Das heißt, zu dieser räumlichen Situation, die Synagoge stand mitten im Zentrum und trotzdem war sie relativ unsichtbar, weil sie eben hinter anderen Gebäuden versteckt war. Die Synagoge hatte die Abmessung 37 Meter mal 33 Meter, war also gar nicht so klein. Die jüdische Gemeinde war im 18. Jahrhundert erstmal nicht allzu groß und wuchs dann langsam etwas. Es gab 120 Sitzplätze für Männer und 60 Sitzplätze auf den Emporen für Frauen, also streng getrennt. Es gab da die Tora-Rollen und die verschiedenen religiösen Gegenstände. Was ich allerdings als sehr bemerkenswert fand, das ist ein Harmonium hat es dort gegeben, also ein Orgelersatz. Und das wiederum ist ein Kennzeichen dafür, dass es sich bei dieser Gemeinde um eine liberale Gemeinde handelte, denn nur dort war ein Harmonium oder eine kleine Orgel erlaubt, bei den orthodoxen Synagogen eben nicht. Und ein Großteil der damaligen Juden war also 80% vielleicht gehörte zu Reformgemeinden. Heute ist das Verhältnis genau umgekehrt. Da sind 80% orthodox und 20% ungefähr liberal in Deutschland. Aber die Reform Gemeindenmitglieder sind ja alle, fast alle ermordet worden. In der Folgezeit entwickelte sich die jüdische Gemeinde recht gut. Es gab natürlich Probleme mit dem Geld für die Schule. Da musste mehrmals auch die Stadt Hamm angefragt werden, weil das ja auch eine schulische Aufgabe war, um Zuschüsse. Und da hat sich die Stadt Hamm nicht sonderlich positiv hervorgetan. Die haben sich versucht, immer wieder davor zu drücken. Dann mache ich jetzt einen kleinen Sprung bis zum Jahre 1933. Das war ja die Machtergreifung des Faschismus. Und das sorgte dafür, dass natürlich die Juden in Hamm stark unter Druck gerieten, immer mehr entrechtet, ausgerennt, gegrenzt und letztendlich ermordet wurden. Das Erste, was hier sichtbar gemacht worden ist, ist, dass die Weststraße in Adolf-Hitler-Straße benannt wurde, der Marktplatz in Adolf-Hitler-Platz und die kleine Weststraße wurde nach 1933 nach dem bekannten Antisemiten Martin Luther benannt. Und so heißt die Straße auch heute noch. ...1938 fand die Reichspogromnacht statt, bundesweit, landesweit. Und hier in Hamm wurde auch erst versucht, diese Synagoge anzuzünden. SA und SS und NSDAP-Leute und der Mob randalierten an und in der Synagoge und zerstörten sie zu großen Teilen und schändeten die religiösen Symbole und Utensilien. Davon hörte dann der Chef der Hammer Feuerwehr und eilte dann hierhin und hat die dortigen Nazis überzeugt, dass es keine gute Idee war, die Synagoge anzuzünden. Aber nicht aus Nächstenliebe, sondern weil hier so eine nahe Bebauung war, dass innerhalb von wenigen Sekunden das Feuer um sich greifen würde. Das war der einzige Grund. Der Mob hat dann am nächsten Tag nach der Zerstörung die Torarollen genommen und ist mit LKWs über sie hinweggefahren, immer wieder, und hat dann weiter noch zerstört. Ein städtischer Bediensteter hat noch einige religiösen Becher und Utensilien aus den Trümmern herausgesucht und hat die dann noch zum Museum in Hamm gebracht, was auch nicht ganz ungefährlich war, das dann noch zu retten. Als nächstes bekam die jüdische Gemeinde einen Brief, in dem angeordnet wurde, dass diese jüdische Gemeinde innerhalb von einer Woche die Synagoge abbrechen muss, und zwar auf eigene Kosten. Und das hat sie dann auch in den nächsten Wochen gemacht. Es wurde alles abgebrochen. Und damit gab es keine Synagoge mehr. Die jüdische Schule wurde irgendwann in den Kriegsjahren noch anders genutzt. Es gab natürlich auch Bombenangriffe, wo hier in der direkten Umgebung auch einige Häuser zerstört wurden. Die Synagoge war ja schon platt gemacht. Und 1942 fand der letzte große Transport von vielen Juden aus Hamm nach Auschwitz statt. Somit lebten quasi in Hamm fast keine Juden mehr.